Kundgabe 2562. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.11.1942. Liebe zu Materie, geistiger Rückschritt. Jeder materielle Gedanke hilft die Materie vermehren und ist so nach dem Fortschritt der Seele hinderlich. Denn so wie der Mensch die Materie begehrt, wird die Seele rückversetzt in einen Zustand, den sie längst überwunden hat. Sie geht also wieder die Bindung ein mit diesem Materiellen. Sie schließt sich wieder dem noch unreifen Geistigen in der Materie an. Und dies bedeutet immer für die Seele einen Rückschritt. Also muss der Mensch seine Gedanken lösen können zu jeder Zeit. Er muss Fühlung suchen mit dem Geistigen, das auf einer höheren Stufe steht. Und er darf den einmal hergestellten Kontakt nicht lösen, indem er das begehrt, was Anteil ist des Gegners von Gott. Es wird dieser stets die Gedanken des Menschen bedrängen. Er wird sich ihm vorstellen in den Freuden der Welt, in irdischen Genüssen oder irdischem Besitz. Und er wird den Menschen verleiten wollen, nur solchen Genüssen zu huldigen, um ihn von Gott zu entfernen. Und es steht dem Menschen frei, sich zu entscheiden für oder gegen Gott. Und so er nun sich mehr der Welt zuneigt, vermehrt er die Materie durch seine Zustimmung. Es ist der Gedanke geistige Kraft, die nun verwendet wird in falscher Weise, wenn der Mensch sich gedanklich befasst mit dem, was er überwinden soll. Er soll wohl seine Erdenaufgabe erfüllen inmitten der Materie. Doch immer nur in der Weise, dass er die Materie erlösen hilft, dass er sie ihrer eigentlichen Bestimmung zuführt, das heißt, sie zum Dienen veranlasst, dass er also jegliche Materie nützet zum Wohl des Mitmenschen und er dadurch gleichfalls sich dienend betätigt. So wie er aber die Materie begehrt für sich, um sich dadurch ein angenehmes Leben zu schaffen, gilt seine Liebe dem noch unreifen Geistigen, dass er an sich zu ketten versucht, nicht aber es erlösen will. Es ist dies eine falsche Liebe. Es ist eine Gier nach Besitz, die niemals der Seele förderlich ist. Denn es strebt der Mensch nach unten anstatt zur Höhe. Er sucht den Zusammenschluss mit dem, was er längst überwunden hat, und gestaltet sich so nach rückschrittlich. Hilft er aber dem Geistigen in der Materie, indem er ihm eine dienende Tätigkeit ermöglicht, so verkürzt er dessen Entwicklungsgang um ein beträchtliches. Er hilft dem Geistigen, seine Außenform zu überwinden. Es wird also die Materie dann nicht vermehrt, sondern verringert, während das Geistige darin frei wird, um in einer neuen materiellen Hülle wieder den Kampf gegen die Materie zu beginnen. Gilt die Liebe des Menschen der Materie, also der Außenhülle, dann muss sie bekämpft werden. Gilt sie jedoch dem Geistigen in der Hülle, dann wird die Liebe erlösend wirken. Sie wird dem Geistigen zur Freiheit verhelfen, während die Liebe zur Materie das Geistige weit länger in der Form band, weil sie sich nicht derer entäußern will und eine solche Liebe lange Zeiten der Gefangenschaft für das Geistige bedeutet, dass der Materie nicht entfliehen kann, weil ihm das Überwinden der Materie unmöglich gemacht wird. Amen.